在盯。 对啊。 吼吼吼吼 吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 16.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend live zugeschaltet aus Neubrandenburg der Schimmel. Guten Abend. Guten Abend, Rüdi. Ja, Schimmel, du spielst bei der Band Schnurrbartkumpels mit. Ja. So viel sei mal dazu gesagt. Und wir haben uns ja kennengelernt, als du hier im Urlaub warst, in dem schönen Köln. Wellnessurlaub zusammen mit deinen Freunden. Und ja, da haben wir uns kennengelernt in irgendeiner Kneipe und da habe ich dich darum gebeten, ein Headset zu kaufen, dass wir mal zusammen eine Sendung machen können. Und das hat ja funktioniert. Genau so ist es passiert, ja. Ja. Und ja, Schnurrbartkumpels haben wir vorher gar nichts gesagt, aber du hast mir eine Platte geschickt oder was ist das, eine Platte oder... CD, ja, nee, als, ja, nee, als MP3, das ist unser Erstlingswerk, sind 10 Tracks drauf. Ja. Ja. Und die anderen von deiner Band, die kommen auch aus Neubrandenburg, oder? Ja, wir kommen alle aus Neubrandenburg. Ja, da habe ich vorher mal gegoogelt und habe mal geguckt, wo das genau ist, weil ich ja keine Ahnung gehabt habe. Das ist so knapp 200 Kilometer nördlich von Berlin, ne? Na, nicht ganz 200, aber ja, so ziemlich am Rand der BRD, wenn man denn in Köln ist, am anderen Ende. Ja, und ich habe gesehen, das ist ja eine richtige Altstadt, so mit so einem Ring außenrum und sowas, ne? Ja, ja. Und Torpedo... Versuchsstation gibt es da auch. Die haben die Russen hochgejagt hier nach dem Krieg. Ja. Also die sind da einmarschiert und haben alle hochgejagt. Da kann man auch sehr gut tauchen gehen. So ist überall Stahlbeton, Reste und ist alles sehr drückend da unten. Ja, und der See, der ist ewig lang und heißt Tollensesee. Ja, Tollensesee, genau. Tollensesee. Ja. Tollensesee. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es ein schönes Naherholungsgebiet hier. Ja, kann man schön mal am Strand sitzen und ein Pilzchen trinken. Ja, und sind da, wie ist das so die Punk-Szene? Ist die da, hockt die da immer in dem Kulturpark hier rum, oder? Ja, die hängen so in Clubs rum oder auf der Treppe, im Sommer natürlich am Strand, wo sonst. Aha. Und ja, ansonsten überall. Hier kann man sich relativ frei bewegen, das ist in den umliegenden Dörfern etwas anders. So wegen Nazis? Ja, ja. Ja, also... Ich war ja auch ein paar Wochen irgendwie im Osten, was mich gewundert hat, dass ich kein einziges NPD-Plakat gesehen habe vor der Wahl. Oh, du warst aber schon, wo warst du denn, Rüdi? Jetzt muss ich mal fragen. Ja, wo war ich denn? Ich war so 100 Kilometer südlich von Berlin. Das war das Spirit from the Streets Festival. Also da sind wir ziemlich lang über Land gefahren, bis wir dort waren. Ja, ja. Keine NPD-Wahlplakate. Nee, extra geguckt. Bei uns waren dafür umso mehr. Ah, ja. So an jedem Laternenpfahl. Ja. Mhm. Ja, und wie sieht's aus mit eurer Band? Was habt ihr so vor? Was sind eure Ziele? Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ach, na, wo sehen wir uns in 5 Jahren? Wer so eine Frage ernsthaft beantworten kann, der lebt doch nicht. Das ist, na, wir treffen uns, wir spielen was, wir trinken und dann sagt man sich wieder Tschüss. Ja. Ja. Einen festen Plan gibt es dann nicht, wir machen einfach so, wie es kommt. Ja, das ist eine andere Antwort, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, spielen wir doch mal was von euch. Was würdest du denn hier vorschlagen? Soll ich mal das Lied spielen, Wer will schon allein Rasen mähen, oder? Rasenmäherschwein, genau. Ja, spielen wir das mal. Mhm. Du bist allein, denn du bist gemein. Rasenmäherschwein, du bist allein, denn du bist gemein. Rasenmäherschwein, du bist allein. Rasenmäherschwein, komm, lad alle deine Freunde ein. Rasenmäherschwein, du bist allein, denn du bist gemein. Rasenmäherschwein, du bist allein. Rasenmäherschwein, komm, lad alle deine Freunde ein. Moin. Ja, Rasenmäherschwein von Schnurrbart Kumpels und der Schimmel ist hier. Live zugeschaltet. Du hast ja vor der Sendung noch erzählt, du organisierst auch das Punks Picknick. Mhm. Wo findet es statt oder was ist das? Das findet direkt in Neubrandenburg statt, direkt am See. Ja. Man kann also, jemand stolpert aus dem Zelt und kann direkt frühs baden gehen. Also ich gehe mal davon aus. Das bietet ja nur kein anderes Festival. Dieses Jahr nicht mehr, oder? Doch, dieses Jahr machen. Nee, dieses Jahr nicht mehr. Es ist zu kalt schon. Ja, ne? Tatsächlich. Ja. Also nächstes Jahr irgendwann. Ja, nächstes Jahr über Pfingsten wahrscheinlich, so Herrentag. Ah ja, als Alternativveranstaltung zum Ruhrpott-Rodeo wahrscheinlich dann. Leider ja. Zum Glück trennen uns irgendwie 800 Kilometer. Man kann nur hoffen, dass man sich nicht gegenseitig die Leute wegnimmt. Nee, glaube ich eher nicht, weil es wollen ja auch Leute irgendwie auf kleine Festivals gehen, wo es gemütlich ist und nicht so eine Massentierhaltung stattfindet. Und habt ihr schon irgendwelche Bands am Start? Nee, wir sind jetzt gerade dabei zu gucken, welche Schiene wir fahren wollen, aber es wird wieder dick aufgefahren. Ja, ich würde mal gucken, dass es Bands sind, die halt nicht so viel kosten, und weil meistens geht es ja auch nicht so um die Musik, Hauptsache scheppert im Hintergrund. Ja. Ja, Hauptsache man kann sich 4 Tage lang mit seinen Kumpels im Zelt betrinken. Ach, das geht 4 Tage lang? Ja, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ah ja, also es lohnt sich dann auch schon irgendwie, und auch für die Leute, die in Berlin wohnen, ist es ja auch gar nicht so weit, dahin zu fahren. Ja. Ja, und das Döner-Punks-Festival, das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderer Schlag. Die Döner-Punks, eine Band aus Potsdam, die gibt es jetzt seit 10 Jahren und die feiern sich selber mit anderen Bands, also mit anderen bekannten Leuten, in Potsdam ab. Ein nettes kleines Festival. Das ist am 13.12. Am 13.12., genau. Ja, es findet aber wahrscheinlich in geschlossenen Räumlichkeiten statt, oder? Ja, es findet drinnen statt, draußen wäre ein bisschen albern. Ja. Ja, dann hätte man das mal. Oder gibt es noch was dazu zu sagen? Ihr spielt da wahrscheinlich auch, oder? Bitte? Ihr spielt da wahrscheinlich auch, oder? Auf dem Dönerpunks-Festival. Ja, wir spielen auch zusammen mit den Dönerpunks. Ah ja. Ja, dann spiele ich doch nochmal ein Lied von euch, oder? Ja, spiel gerne Rockabilly, du kriegst kein Bier. Ah ja. Da habe ich nämlich auch was gesehen. Im Internet habt ihr sogar ein Video, ne? Aber mit so einem komischen psychedelischen Hintergrund. Ja, das ist der Windows Video Maker, der Standardkram. Ah ja, mich schon gewundert. Zu dem Lied gibt es sogar eine kleine Geschichte, und zwar vorgefallen in Greifswald auf einem Punkkonzert ein komplett durchgestylter Rockabilly, also wie man sich die so vorstellt, so mit Lederstiefel und Lederjacke und Elvis Tolle. Und der sagte immer, ja Mensch, hier mit eurem Saufen immer, holt so einen Zip locker mit Salat raus und fängt an, auf einem Punkkonzert Salat zu fressen. Und deswegen Rockabilly, du kriegst kein Bier. Was waren das für ein Salat? Ein Fleischsalat oder? Nee, so Salatblätter, ah, ja. Kukula und mir völlig unbegreiflich. Ja. Aber genauso ist es passiert. Ja. Ich meine, du bist ja der wenigen Gäste, die zuhören und während der Sendung Tee trinken. Aber das liegt ja daran, wie du erzählt hast, dass du nachts arbeitest und dass du jetzt eigentlich frühstückst, während ich hier den Abend starte. Ja genau, ich fange morgens um 1 an zu arbeiten und fahre meine Brötchen aus. Und Kuchen und was das Herz so begehrt. Was man so beim Bäcker zu kaufen kriegt. Ja, und wie ist das eigentlich? Wie machst du das jede Nacht oder ist es irgendwie abwechselnd? Nee, nur 6 Tage die Woche, das muss reichen. Ja, 6 Tage ist aber viel. Also normalerweise arbeitet man ja nur 5. Ja, aber naja, die Leute wollen ja auch Samstag was zu essen haben. Ne? Ja, stimmt. Ja, und dann 8 Stunden? Ja, 8 Stunden hart am Limit, immer durch. Wahnsinn. Ist ja die Hölle. Ja. Ja, aber es ist ja halt auch im Osten, ist es ja, glaube ich, ein ziemlich noch ein bisschen schwerer, als hier einen Job zu finden, ne? Ja, man ist froh, wenn man was hat und einigermaßen bezahlt wird. Mhm. Ja. Wie lange machst du es schon? Seit 2007, also 6 Jahre. Und hast du mal irgendwie zwischendurch mal die Sonne gesehen? Ne? Sonnenaufgang wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, Sonnenaufgang. Ja, weil sonntags penne ich wahrscheinlich dann auch genauso, ne? Also, du bist ja. Man überlegt sich zweimal, ob man Samstagabend saufen geht und dann den Sonntag verschläft und direkt von Samstagabend wieder in Montag früh reinschlüpft. Das ist nicht so geil. Ja, also, man überlegt sich zweimal, ob man weggeht. Ja, ich habe gehört, Leute, die nicht an die Sonne gehen, die leiden dann an Vitamin-D-Mangel oder sowas. Ganz ehrlich, habe ich schon drüber nachgedacht, aber mich noch nie mit beschäftigt. Den fallen dann die Zähne aus. Ach, sowas kann passieren, das ist ja furchtbar. Ja. Nee, da besteht dringend Handlungsbedarf. Ja, hofft immer so ein Solarium oder sowas. Gut, danke für den Tipp. Ja. Ja, steht im Internet und da steht ja immer, da stimmt ja alles, was da drin steht. Ja, das Internet lügt nicht. Nee. Warum denn auch? Nee. Würde ich hier mal in der Liste sagen, Hans am Felsen. Hans am Felsen haben wir neulich erst mit zusammen gespielt. Ja. In Elmenhorst auf einem Bauwagenplatz. Super nette Leute. Und die haben wirklich hart abgeliefert. Also so eine tolle Kapelle, so nette Leute. Wahnsinn. Super Show. Die sind doch uralt, oder? Hans am Felsen. die waren schon vor 20 Jahren ihrer Zeit voraus, was Punk angeht. Die haben auch richtig mit Geige, also da kam nichts vom Tonband oder sowas, da stand eine Frau mit Geige und hat live gespielt. Ja. Super. Ja. Nee, also die sind ja schon aus der Vorwendezeit, gab es die schon, ne? Ja, wir haben ja schon 2013, ja, dann waren die schon vor 25 Jahren ihrer Zeit voraus. Ja. Ja. Weil ich habe die damals zum ersten Mal irgendwie gehört auf irgendeinem Sampler, glaube ich, so sicher sind das unsere Zeiten oder sowas, ne? Diese Höhni Records Sampler. Kann sich die an die noch erinnern? Ja, ich habe selber 2-3 Stück. Ja, da müssten die, glaube ich, auch drauf sein. Und ich hatte mit ein Leben lang sogar. Ja, genau. Das mal jetzt laufen lassen. Ja, gern. Ich möchte nochmal auf das Punks Picknick zurückkommen, das du mitveranstaltest. Also es findet eigentlich dann mitten in der Stadt Neubrandenburg statt, am Strand. Weil die Stadt liegt ja am Strand. Ja, es gibt ja das alternative Jugendzentrum Neubrandenburg. Das ist ein Haus mit großem Keller dran. Wir haben eine riesige Außenbühne und eine riesige Freifläche, wo man Zelten drauf kann und halt eine Open Air veranstalten kann. Und das Haus steht halt 100 Meter Luftlinie vom See weg. Und daher ist das eine optimale Lage, um sowas zu veranstalten. Und wir bitten dann auch zum Marktplatztreffen, also wo dann Samstag früh die ganzen Bauern einkaufen gehen. Da setzen sich dann 200 Leute hin und trinken Bier und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Also ja. Ein bisschen Stänkern ist mit drin. Ja, cool. Das klingt vernünftig. Und wie sieht's da aus so mit, wie oft habt ihr das schon gemacht? Bis 2003 wurde das ein paar Jahre lang gemacht und seitdem war eine riesige Pause, weil wir halt kein Gebäude hatten als alternatives Jugendzentrum und dann gab es da Querelen und das wird jetzt der dritte Punks Picknick in dem Sinne, in dem Ausmaß. Ja, und wie lange gibt es das alternative Jugendzentrum schon? Hat letztes Jahr seinen 20. Geburtstag gefeiert. Ach, das gibt es schon seit 20 Jahren? Ja, ja. Ja, weil du gerade gemeint hast, er hatte kein Gebäude zur Verfügung. Nee, aber den Verein selber gibt's und gab's ja. Ach so. Ja, und wie viele Leute machen da mit bei der ganzen Organisation? Hier mindestens 50, weil du musst ja Barschichten haben und jemanden am Einlass und. Und in die Organisationsstruktur selber involviert sind 5, 6 Leute. Ja. Also doch also eine rege Szene da oben. Weil sonst ja, doch. Sowas nicht aufziehen. Ja, kann man sagen. Weil das ja gemeint, könnten bis zu 800 Leute kommen, oder? Ja, genau. Ja. Es könnten bis zu 800 Leute kommen. Also mehr können wir gar nicht verkraften. Ja. Mehr Kapazitäten haben wir nicht. Wie groß ist denn die Stadt? Wie viele Einwohner hatten die? Wir hatten mal 100.000, jetzt sind wir bei 60. Also es werden nicht mehr. Das heißt, da ist unheimlich viel Wohnungsleerstand. Nee, die haben sich einen super Trick geleistet. Die haben aus 5-stöckigen Stahlsärgen, also Stahlbetonsärgen, ganz einfach die oberen 2 Stockwerke abgetragen und haben gesagt, ach, wir haben so wenig Wohnungen, wir müssen die Mieten erhöhen. Kein Gag, die haben diese typischen DDR-Bauten hier ganz einfach ein bisschen eingekürzt. Plattenbauten halt. Ja, genau. Ja. Und haben gesagt, ach, wir haben gar nicht so viele Wohnungen für alle. Wir müssen leider die Mieten erhöhen. Und warum macht man oben die Stockwerke weg? Gibt's da na, damit man die Miete erhöhen kann. Ach so. Super, super Gag, oder? Ja, allerdings. Ja. Ja, und ja, wie sieht es dann aus, wenn so ein Hochhaus oben geköpft ist? Nee, also die obere Stahlbetonplatte ist ja trotzdem noch da, also hat jeder ein Dach. Ja. Die Häuser sehen aber echt albern aus. Also wenn man weiß, wie es vorher aussah und jetzt sieht, ist es seltsam. Und wo wohnst du? Wohnst du auch in so einer Platte oder wohnst du mehr so in der Altstadt? Nee, das Haus, in dem ich lebe, wurde in den 60ern gebaut. Das ist noch gemauert und da ist schon ein Riss in der Wand und wir haben noch eine Gasheizung und naja. Nein, ich lebe nicht in einer Platte. Ja, hätte es sein können. Ist ja keine Sünde. Ja, Schnurrbartkumpels. Da spiele ich jetzt, wie man ein Land gegen die Wand fährt. Ja. Das passt doch. Sehr. Helmut, das war Unfug. Merkel, du Ferkel. Schröder, geht's doch blöder. Von allein, du Schwein. Alle Politiker sind geisteskrank, sperrt sie alle in einen Schrank. Eine Bombe hinterher und ab ins Meer, vermissen wird euch keiner mehr. Helmut, das war Unfug, Merkel, du Ferkel. Schröder, geht's doch blöder, von allein du Schwein. Schon genug, ihre Geschichten sind Betrug. Wir sind der Abschaum, der letzte Dreck. Wir in einem Albtraum, der größte Schreck. Helmut, das war Unfug. Merkel, du Ferkel. Schröder, geht's auch blöder. Von allein, du Schwein. Glaubt ihnen kein Wort, verschwendet keine mehr. Schnappt euch die Steine und dann wer. Holt euch ihre Waffen, kennt keine Norm. Alle, die muss leben und haut sie alle um. Helmut, das war Unfug. Merkel, du Ferkel. Schröder, jetzt auch blöder. Von allein, du Schwein. We'll be right back. Ja, da kann sich der Bushido mal eine Scheibe abschneiden, ne? Was Politiker beleidigen angeht. ich mache in der Sendung ja immer so, seit 4, 5 Sendungen läuft das, eine Not-to-Do-Liste, dass der Gast dann irgendwie seine Not-to-Do-Liste sagen muss. Ich hoffe, du hast dich darauf vorbereitet. Ja, größtenteils. Ja, Not-to-Do-Liste, ich erkläre das jetzt nochmal für die Leute, die neu zuhören. Also, dass du dann irgendwie aufzählst, was du niemals in deinem Leben machen willst oder niemals mehr wieder in deinem Leben machen willst. Gut, da kann ich sofort eine Geschichte erzählen. Und zwar, wir als Band, als Schnurrbartkumpels, wurden eingeladen ins Tommy-Haus hier nach Berlin. Also legendärer Punkschuppen, gibt es auch seit 1000 Jahren. Und wir kommen da rein und der Veranstalter sagt gleich, hinten steht ein Kühlschrank voller Bier für 3 Bands. Und wenn er alle ist, wird dann nicht mehr nachgelegt. Und wir haben das natürlich sofort als Aufforderung verstanden und sofort richtig hart zu betrinken. Quasi damit wir nicht leer ausgehen. Ja. Und dann wurde uns irgendwann hier mitgeteilt, ach so, ihr müsst übrigens als Letzte spielen, was dann so nachts um 1 ist und da war es erst 19 Uhr. Naja, und was macht man 6 Stunden lang? Man sieht zu, dass die anderen Bands so wenig wie möglich Bier abkriegen. Und Katastrophe, der Auftritt war eine einzige Katastrophe. Jeder, der da war, der kann das bestätigen. Also einer unserem Sänger ist der Ohrring dann rausgefallen und dann ist er auf allen Vieren über die Bühne gekrabbelt und hat da seinen Ohrring gesucht und die Leute haben da gestanden, was machen die da, meinen die das ernst? Naja, und das würde ich als Band nie wieder machen. Also vorher das als Aufforderung sehen, wenn nicht mehr nachgelegt wird, sofort hart zu saufen. Ja, genau. Da geht man, da freut man sich so dermaßen auf einen Auftritt und probt noch zweimal vorne dran, ne? Dass alles steht und alles sitzt und und dann sowas. Ja, ich kenne das. Kennt, glaube ich, jede Band sowas. Naja, sich vorher zusammenzureißen. Ja, also glaube ich. Manchmal klappt das und manchmal klappt das eben nicht. Ja, manche Bands, die haben das halt so drauf, dass sie trotzdem noch irgendwie spielen können, obwohl sie sich am nächsten Tag dann gar nicht mehr auf einen Auftritt erinnern. Ich glaube, Chefdenker ging es schon öfters mal so. Ich glaube, Blinker Links ging jetzt auch schon öfter so. Ja. Die haben am Samstag gespielt und das Konzept war, jede Band spielt 4 Lieder und dann ist die nächste. So ging das immer rum. Also jede Band hat schnell 4 Lieder gespielt, dann kam die nächste. Und es waren nur 3 Bands, aber trotzdem 3 Stunden Programm. Und der Schlagzeuger von Blinker Links, der ist irgendwann, er hat noch da gesessen, die Augen hatte er noch offen, aber ich glaube, mehr war da auch nicht. War super lustig mit anzusehen, war eine super Show, der hat alles getrommelt, was er trommeln sollte, aber lustig mit anzugucken. Ja. Ja, da hören wir doch mal was von Blinker Links. Mein Lieblingslied von der Band, das heißt, mein Bruder ist ein Hurensohn. Hervorragend. Klonen ist gut, Klonen macht Spaß. Geklont ist, kann doppelt so viel saufen. Rauchen ist gut, Rauchen ist gesund. Wer viel raucht, ist cool und hat mehr Freunde. Banknoten fälschen ist gar nicht so schlimm. Und wer viel fälscht, der kann sich viel mehr kaufen. Zum Beispiel Kiffe und Schore und Amphetamin. Alkohol, LSD und cooles Mescalin. Was hat der Kanal der Gosse für ein Scheiße auf den Sack zu gehen. Glaubst du, mir macht Spaß, also echt? Im Kaisers an der Kasse für mein Schultheißer zu stehen? Nein, tut's nicht. Krieg ist gut, Krieg macht Spaß. Dann haben wir im Fernsehen was zu gucken. Eine Freundin mit Grippe, die isst zu gar nichts gut. Die kann nicht putzen und die kann nicht schlucken. Komm doch mit auf die Schore Kids Party. Da ist immer noch was los. Und teuer ist es da auch nicht. Cracknoten nehmen dich für 'n Fünfer auf den Schoß. Ja, das waren Blinker Links. Und da ist er wieder, der Schimmel. Von Schnurrbartkumpels. Ja, erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Ein Schwank aus meinem Leben? Ja. Ach Mensch, da wir doch gerade Hans am Felsen hatten, wir haben ja mit denen zusammen gespielt und weil er fast in der Nähe ist, da sind wir die Nacht nur wieder zurückgefahren und der komplette Bandbus natürlich lattenhart, außer der Fahrer. Und irgendwann ging dann die Polizeikelle Und ja, die Bullen haben halt ein bisschen rumgestänkert, also haben mir als Beifahrer jemand der Taschenlampe im Gesicht geleuchtet. Da habe ich eine MacLight, das sind so eine ultrahellen Taschenlampen, und aus dem Handschuhfach genommen und dem Bullen zurück ins Gesicht geleuchtet. Das fand er dann wohl nicht so gut. Dann wurde ihm, dann hat er gefragt, ja, und dann war ein Dreieck. Und dann wurde das von hinten nach vorne durchgereicht und ihm vor die Füße geworfen. Das fand er dann wohl auch nicht so prickelnd und hat das auch liegen lassen. Das heißt, unser Fahrer, der musste das aufheben und wieder nach hinten durchreichen. Naja, und irgendwann haben sie den dann nach hinten gewunken und der durfte unseren besoffenen Mut ausbaden. So. Ja, wie durfte das denn ausbaden? Na, er durfte sich wahrscheinlich eine Standpauke anhören und alle über sich ergehen lassen. Also haben sie Drogen genommen, haben sie Alkohol getrunken und lalala. Ja. Ah. Ja, haben wir dann noch ein Lied von euch? Doch, Bullenwagen-Klauen gibt es da noch, das würde jetzt passen, ne? Oder? Gibt es da noch was Besseres? Nein, nee. Das passt wie Arsch auf Eimer. Also, Bullenwagen-Klauen von Schnurrbart-Kumpels aus Neubrandenburg. Seid ihr alle aus Neubrandenburg? Bitte? Seid ihr alle aus Neubrandenburg? Wir sind alle aus Neubrandenburg. Ja, wie viele Leute seid ihr? Vier. Vier. So die typische Formation: Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang. So. Wann geht's los? Jetzt. Hier immer noch Pogo Radio im Bermuda-Funk und zu Gast ist der Schimmel an der anderen Leitung. So, Schimmel, habt ihr eigentlich schon mal im Westen gespielt? Im Westen? Ja. Nee. Würden wir aber gerne mal, aber so weit kommen wir wohl nicht. Zu weit weg oder? Ja, zu weit weg. Und wenn man irgendwie 6 Tage die Woche arbeitet, dann studiert die eine noch, der andere ist hobbymäßig nur im Garten und naja. Und dann kommt man halt nicht nach Hamburg oder Köln oder. Naja. Ja, aber ihr habt ja im Tommyhaus gespielt, das ist ja auch Westen eigentlich. Stimmt, Kreuzberg ist Westen. Ja. Ja, dann habe ich die Frage sogar falsch beantwortet. Ja, wir haben schon im Westen gespielt. Nee, weil ihr da gerade irgendwie singt von der Reeperbahn. Deshalb habe ich gedacht, dass ihr vielleicht da schon irgendwie auf der Reeperbahn wart. Nein, dem ist nicht so. Nee, okay. Könntest du die Band Jugendrente? Jugendrente, nein, kenne ich überhaupt. Die gibt es auch gar nicht mehr, die ist auch gar nicht mehr aktiv. Allerdings, die haben ein schönes Lied gemacht. Es heißt Da, wo die Punks sind. eins meiner Lieblingslieder von der Band. Das würde ich euch jetzt gern vorspielen. Wir gehen dahin! Das war die Jugendrente. Herr Schimmel, ich bin ja schon ein bisschen neugierig, ne? Wenn du jetzt du immer nachts arbeitest, was machst du denn jetzt eigentlich jetzt die ganze Zeit bis um eins, bis du anfängst zu arbeiten? Ach, ich werde mal in mein E-Mail-Postfach gucken, dann werde ich noch ein Teechen trinken, vielleicht mache ich mir auch noch mal die Playstation an. So, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Vielleicht halte ich auch noch ein Neckerchen. Und dann gehst, dann gehst du einkaufen? Na, jedenfalls heute nebenher. Na ja, klar. Nee, Kaufland und Rewe und sowas, die haben ja alle bis 24 Uhr geöffnet oder bis mindestens 22 Uhr. Das ist gar kein Problem. Ja, und so essensmäßig dann, während du dann im Auto hockst, futterst du dann die Brötchen an oder was? Oder wie ernährt man sich dann so? Nee, ich lasse mir im Shop dann gerne mal ein Brötchen schmieren. So mit Käse, Salami, beim Bäcker kriegt man ja eh alles. Ja. Und dann, und an meinem Bauch sieht man natürlich auch, dass ich gerne mal ein Stück Kuchen esse. Was natürlich nicht ausbleibt. Was ist dein Lieblingskuchen? Gedeckter Apfelkuchen mit Schlagsahne. Ah, oh, ja, der feine Herr. Mhm. Ja. Und wie ist dein soziales Leben dann? Also, weil ja wahrscheinlich die meisten Leute, die du so kennst, die arbeiten ja tagsüber. Ich halte mir die wenigen hier Leute, die ich kenne, die halte ich mir natürlich warm. So, man geht dann auch mal Käffchen trinken um 17 Uhr oder sowas und steht man auch mal früher auf. Das ist alles machbar. Ja, aber so Konzerte oder sowas ist dann eher schlecht. Ja. Ja, und wie sieht es mit Proben aus? Mit eurer Band? Proben, ja, also wenn eine Probe ansteht, man tickert sich natürlich über Skype, Facebook, mit SMS, mit E-Mail und da verabredet man sich um 18 Uhr, probt dann bis 21 Uhr und dann ist, wie gesagt, ist alles machbar. Also ist dann sozusagen für dich dann so aufstehen, wie andere dann morgens irgendwie, also ich kann mir das halt schlecht vorstellen, ne? Also weil die anderen Leute in deiner Band, die für die ist dann ja abends und die trinken wahrscheinlich auch ein Bierchen dann irgendwie bei der Probe, aber machst du das dann auch? Nee, machst du nicht. Nee, die trinken dann nicht nur eins. Ja, die trinken dann mehrere. Ja. Und du stehst daneben und für dich ist ja wie Frühstück. Und da trinkt man ja kein Bier, wenn man dann irgendwie 3 Stunden, 4 Stunden später dann irgendwie zur Arbeit muss. Nee, man trinkt dann Brause, Tee, Kaffee, irgendwas. Ja. Und man guckt zu, wie der Pegel bei den anderen steigt. Und naja, ein gewisser, man guckt da immer mit ein bisschen Ungunst drauf, aber was willst du machen? Ja klar, und wenn du dann irgendwie morgens nach der Arbeit dein Feierabendbierchen trinkst, dann denkt wahrscheinlich jeder, was bist denn du von Alki? Ja, ja, ist schon vorgekommen, da ich dann hier mittags um 11, 12 in eine Kneipe gegangen bin, einen kalten Pilz haben wollte und dann gesagt bekommen habe, nee, mittags schenken wir noch kein Bier aus. Ist tatsächlich schon vorgekommen. Ja, klar. Ja, wann gehst du nochmal dann ins Bett? Wenn ich von der Arbeit komme. Also so um 8, 9. Ja, so um 9, 10 rum, ja. Mhm. Interessant. Ja. Da ist nicht für jeden was so ein Job. Ja, wenn der Körper das vielleicht mal irgendwann geschnallt hat, dann funktioniert das wahrscheinlich, ne? Ja, bis auf den Vitamin D-Mangel, da werde ich mich demnächst mal hinterhängen. Ja, guck doch mal bei Wikipedia nach, ja. Sonst passiert dann nämlich noch irgendwas Böses. Es gibt ja auch so Leute, die in Höhlen gewohnt haben, irgendwie jahrelang, ne? Und dann ist da irgendwie nie Sonnenlicht abgekriegt haben. Oder du musst halt dann irgendwie, wenn du mit der Arbeit fertig bist, dich dann erstmal irgendwie in die Sonne reinhocken. Das geht natürlich auch. Ja, worauf man aber nicht unbedingt Nerv hat, ne? Also ja, da legt man sich doch lieber ins Bett. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, wir spielen jetzt was von Schnurrbartkumpels, nämlich Schnubaku. Was bedeutet das? Schnubaku ist tatsächlich die Abkürzung für Schnurrbartkumpels. Ach. Ja, und wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen? Mensch, alle guten Bandnamen sind natürlich schon weg, weißt du selber. Mhm. Denn irgendwie Typen mit Schnurrbart sehen ja gar nicht so dämlich aus und da wir alle Kumpels sind, komm, lass Schnurrbart-Kumpels machen. Ja, Schnurrbart ist ja jetzt gerade wieder total in, ne? Ja, ja, leider haben wir da nicht die Hand drauf. Also jeder, sogar H&M verkauft Shirts mit Schnurrbärten drauf und mit Monokel. Oder jeder hat so ein Schnurrbart-Stofftäschchen. Ja, ist wieder schwer im Kommen. Ja, also merkt er was von diesem Hype? Dass er da irgendwie jetzt da öfters gebucht wird oder? Eine direkte Verbindung würde ich da nicht herstellen. Also. Ja. Okay, das Lied Schnubaku. Schnubaku von Schnurrbartkumpels. Da habe ich jetzt noch was Neues, nämlich Stage Bottles haben eine neue Platte rausgebracht. Die würde ich jetzt gerne an dieser Stelle, würde ich das Lied Fair Enough vorstellen. Stage Bottles ist eine antifaschistische Skinhead-Band aus Offenbach mit Ska-Elementen. Und der Olaf singt. Dem saß ich sogar schon mal 10 Stunden in der Zelle. In Gießen. Wahrscheinlich weiß es auch gar nicht mehr. Ja, das Lied heißt Fair Enough von der gleichnamigen Platte. Ist jetzt erschienen und ja, viel Spaß. yourself. The message is fuck you. Carry on to ruin your health. Fair enough. Herr Schimmel, kommst du eigentlich aus Neubrandenburg oder bist du da hingezogen? Ich wurde in Neubrandenburg geboren. Ach, und da hast du das Kaff nie verlassen? Nein, nee. Wohntechnisch nicht wirklich. Nicht irgendwie mal so gedacht, oh, ich ziehe in das große Berlin? Ach, jeder zieht in das große Berlin und kommt nach 5 oder 10 Jahren wieder und denkt sich, ach, was Scheiße ist das in Berlin? Also, das Gelbe vom Mai ist Berlin auch nicht. Ja klar, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem ziehen halt immer ziemlich viele Leute hin, weil da halt so ein Überangebot ist an kulturellen Erlebnisstätten. Ja, das mag richtig sein, aber ne. So irgendwann ist man da auch über. Man kann ja nicht jeden Abend feiern gehen. Da bleibt man ja kein Mensch mehr. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Oh Mensch, apropos, da bleibt man ja kein Mensch mehr. Mir gefällt übrigens sehr die Kölner Trinkkultur. Das, egal wo man sitzt, in einer kleinen oder in einer großen Gruppe, und dann wird gleich so ein 12er-Träger bestellt und die nächste Runde holt dann irgendjemand anderes. So, diese kleinen Kölschgläser, die gehen ja auch schnell weg, finde ich eine super Sache. Ja, war das so? Ja doch, also jeder hat immer eine Runde geholt und ja. Jeder bezahlt nur einmal und dann ist er durch. Ja. Das finde ich gut. Ja. Ja, das ist aber nicht so üblich. Das ist jetzt so, wir waren halt in so einer typischen Kaschemme gewesen, ne, in dem Image. Und das ist halt so eine typische Kölsch-Kneipe. Normalerweise trinke ich auch kein Kölsch, ne? Das war jetzt echt eine Ausnahme. Aber wenn man in so eine Kaschemme geht, dann trinkt man halt das, was halt so vor Ort halt da serviert wird. Na, was ich eigentlich irgendwie ganz immer an diesen Kaschemmen eigentlich ganz gut finde, an diesen typisch Kölsch-Eckkneipen, dass man da irgendwie so aufgenommen wird wie so ein verlorener Sohn. Na, also egal, ob sie einen kennen oder nicht, die behandeln einen, als wäre man da schon seit 10 Jahren Stammgast. Ja, ja. Und dann immer noch irgendwie so diese Vivienne oder wie die hieß, oder die da irgendwie da einen alle Namen noch kannte. Ich war da einmal vorher drin gewesen, da hat Chefdenker ihre DVD irgendwie vorgestellt und die hat sich tatsächlich an meinen Namen erinnert. Und das war mir da schon ein bisschen spooky. Ja, die Vivien, stimmt. Ja, genau. Und wahrscheinlich, wenn du in 2 oder 5 Jahren dann auch wieder auftauchst in dieser Kneipe, wird sie dich wahrscheinlich umarmen und wissen, dass du Schimmel heißt. Ja, nee, es wird wahrscheinlich so passieren, ja. Ja. Mit ihrem Hund. Ja, genau. Ja, da muss man manchmal Angst haben, dass man da keinen irgendwie wie nennt sich das Zeug? Knockout, dass man da so keine Pillen irgendwie ins Bier kriegt. Und dann morgens dann im falschen Bett aufwacht. Oh Gott, ja, Horrorvision. Ja, allerdings. Ja, da könnte ich jetzt hier kontern mit dem Bierlied von den Schnurrbartkumpels. Soll ich machen? Ja, bitte. Ja, mache ich. Oh, das klingt mir doch stark nach Australien. Ja, das war das Bierlied von Schnurrbartkumpels. Ja, erzähl du mal was dazu. Ja, das Bierlied braucht man eigentlich gar nichts weiter zu erwähnen, oder? Erklärt sich ja von selber. Ja. Kennst du die Band Hackbar Selin? Hackbart, ja, klar. Die kommen irgendwo von der Mosel, unten bei Trier, ne? Genau, da habe ich am Wochenende Besuch gehabt von denen. Also nicht von der kompletten Band, aber der Jens war dabei, der bei Hackbar Selin spielt. Die sind ja aufgetaucht am Freitagabend, weil nämlich Supernichts ihr 20-Jähriges gefeiert haben. Und bewaffnet mit Zwiebelkuchen, mit Fietz und mit dem neuen Wein. Habe jetzt den Namen vergessen, wie das Zeug eigentlich heißt. Und ja, das war ein schöner, herrlicher Abend und ein herrlicher Morgen. Und da habe ich mir doch gedacht, spiele ich doch mal ein Lied von denen. Das Lied heißt Holzdeckel, Holzklodeckel. Das waren Hackbart Celine von der Mosel. In der Nähe von Trier wohnen die alle. Ja, Schimmel, bist du noch ja. Wach? Ja? Ja, nee, ich bin noch da. Habe ich direkt auch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Der Presi Mike, das ist ja irgendwie die Entenmutter von Trier. Und der hängt auch ganz eng mit Hackbart Celine zusammen. Du meinst und den Schnaps Mike? Den Schnaps Mike, also mir ist er als Schnaps Mike. Ja, den Schnaps Mike. Und ein Anruf bei dem und Hackbart Celine stand bei uns auf der Matte, haben das IOZ natürlich gut gefüllt. Und seitdem haben wir so einen kleinen Ost-West-Austausch. Also er schickt mir immer Wein direkt von der Mosel, was ich hier gar nicht zu kaufen kriegst. Ich habe noch nie so einen guten Wein getrunken und in dem Paket war auch eine Flasche selbst angemachter, also selbstgebrannter. Und dafür kriegt er immer so regionale Schnapsprodukte, weil wir hier eine Brennerei haben, da wird Schnaps gebraut. Und so schicke ich ihm immer so ein Paket aus dem Osten mit Schnäpperchen drin und der schickt mir immer Wein, den er da sich irgendwo zusammenklaut. Ich stecke dann ein Paket und schicke ihn mir immer hoch. Haben wir einen super Austausch. Ja, wenn der herkommt, also er ist eigentlich immer mit Schnaps bewaffnet, wenn er sich da irgendwie selber zusammenmischt, irgendwie ansetzt und sowas. Aber diesmal hat es uns echt den Kopf gerettet, weil er hat die Flasche nämlich auf dem Parkplatz fallen lassen. Und es war eigentlich unser gemeinsames Glück, sonst hätten wir den Abend wahrscheinlich nicht so gut so rumgekriegt. Den Schnaps, den er selber macht, der reißt alles weg. Ja. Eine quasi eine 07er Flasche hat vier Leute außer Gefecht gesetzt. Unsere Bassistin, die kann eigentlich Fahrrad fahren, die auch mit Hund an der Leine und so. Ja. Die hat sich den Abend so doll war ganz normal Bandprobe und ich sag hier vom Präsidenten Mike eine schöne Flasche Schnäpperchen, dann haben wir alle ein bisschen was getrunken und alle waren so hart. Unser Drummer, der wusste nicht mehr, wie er nach Hause gekommen ist. Ich sowieso nicht mehr. Und unsere Bassistin hat sich so hart gemault, dass die ein riesiges blaues Knie hatte. Die ist irgendwie über einen Bordstein gefahren oder so. Das war, ihr hattet Glück, dass die Flasche kaputt gegangen ist, ja, tatsächlich. Ja, bin ich heute noch froh drum. Ja, es ist immer, wenn er auftaucht, dann wird es immer schlimm und schön gleichzeitig. Ja. Ja, die Schnurrbartkumpels, da haben wir jetzt noch ein paar Lieder. Da spiele ich jetzt am Schluss noch eins. Der Dicke vom Tollensee-See. Ja, dazu gibt es sogar eine Geschichte. Ja. Und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr des letzten Jahres wurde eine zerstückelte Frauenleiche hier am Tollensee-See gefunden. Also die Milz, die lag im Gebüsch. Die Lunge und Zehen und Beinteile lagen halt in einem anderen Gebüsch. Und ja, riesiges Aufgebot mit Hubschraubern und DRK-Rettungshundestaffel haben sie die Leichenteile zusammengesucht. Und der Kopf ist bis heute verschwunden. Und der Täter war, so denkt man, gab es denn so einen anonymen Anruf bei der Polizei? Es war der Dicke aus Tetero oder irgendwie sowas. Da hat die Stimme nur verfremdet geflüstert. Das lief im Radio und überall, aber die haben ihn dann nicht gekriegt. Und letztendlich war der Mann, der seine Frau vom Krebsleiden erlösen wollte. Und deshalb hat er sie zerstückelt? Ja, der hat seine Frau zerschnitten mit einer Säge und die Teile dann in Kauflandtüten und sowas in ein Gebüsch am Tollensee geworfen. Und er ist dann erwischt worden auch? Ja, den haben sie denn, der hat sich selber in der Garage erhängt. Ah. Na, das ist hier die offizielle Version, ja. Was da dran ist, das weiß man nun nicht. Und diese Aufnahme von seinem Anruf, die lief dann auch im Radio? Ja, wer diese Stimme erkennt oder sowas, der möchte sich doch bitte bei der Polizei melden. Ich habe das Lied jetzt noch nicht gehört, aber wenn er jetzt ganz coole Schweine wärt, dann hättet ihr diese Aufnahme vorne dran gesetzt als Intro. Das wäre eine sehr gute Idee gewesen. Ja. Ja, jetzt heißt es noch irgendwie an diese Aufnahme kommen. Ist bestimmt möglich, aber jetzt nicht mehr. Ja. Schade. Ja. Hätte man dran denken können. Hast hätte, du recht, hätte, ja. Ja. Das war hier wieder auch Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 16.10. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung und ich bedanke mich beim Schimmel. Ja, und ich bedanke mich bei dir. Ja, da freuen wir uns aufs nächste Mal. Da habe ich nämlich auch was zu berichten. Da habe ich mir meinen ersten Tag im Seniorenheim habe ich da als Praktikant hinter mich gebracht. Da werde ich bestimmt noch einige Worte dazu dann sagen können. Ja, tschüss, macht's gut. Ciao. Ich bin der Sand, ich gehe am Strand entlang. Tonette Leichen machen mich an.